Drittens Shebet Juda, Amsterdam. Der Handwerker stand, jene Israel im Wege stehende Kraft des Bürgertums, wie der Grundbesitz die Kraft des Adels ist, muss ruiniert werden. Der Handwerker darf nichts anderes als Arbeiter sein. Das beste Mittel dazu ist die unbedingte Gewerbefreiheit. Der Fabrikant trete an die Stelle des Meisters, da er nicht selbst zu arbeiten, sondern nur zu spekulieren braucht, und es können sich auf diese Weise die Kinder Israels allen Zweigen der Arbeit zuwenden. Mit der Verwandlung der Handwerker in Fabriksarbeiter beherrschen wir zugleich die Massen zu politischen Zwecken. Wer diesem System widerstrebt, muss durch die Konkurrenz vernichtet werden. Das Publikum ist eine gedankenlose, undankbare Masse. Es wird den Handwerker in diesem Kampfe im Stiche lassen, wenn es beim Fabrikanten die Ware etwas billiger bekommen kann. Viertens, Shebet Levi Aaron, Worms. Der natürliche Gegner Israels ist die christliche Kirche. Darum gilt es, sie zu untergraben. Ihre Spaltungen erleichtern dies. Wir müssen in ihr die Freigeisterei befördern, den Zweifel, den Unglauben, den Streit. Deshalb steht ein Krieg in der Presse gegen das christliche Priestertum, Verdächtigung und Verspottung desselben. Ein Hauptpfeiler der Kirche ist die Schule. Auf die Erziehung der christlichen Schulen müssen wir Einfluss gewinnen, deshalb zunächst Trennung der Schule von der Kirche. Unter der Firma des Fortschrittes und der Gleichberechtigung aller Religionen, Verwandlung der christlichen Schulen in konfessionslose. Dann können Israeliten Lehrer in allen Schulen werden. Die christliche Erziehung wird auf das Haus beschränkt, und da die Masse keine Zeit dazu hat, die Religiosität der höheren Stände erschüttert ist, wird sie bald ganz aufhören. Agitation für die Aufhebung des eigenen Besitzes der Kirche und Schulen, Übergang des Kirchen- und Schulvermögens in den Besitz des Staates, also früher oder später in die Hände Israels. Fünftens, Shebet Issachar, Wien. Mögen die Brüder wirken für die Aufhebung der bewaffneten Macht. Der raue Waffendienst ist nicht für die Kinder Israels, nicht jeder ist ein Gideon. Die Armee sind die Stützen des Thrones und eines engherzigen Patriotismus. Nicht das Schwert, sondern der Geist und das Geld müssen regieren. Deshalb bei jeder Gelegenheit Herabsetzung, Verdächtigung des Militärstandes im Volke, Erregung von Zwiespalt zwischen beiden Söldner genügen, um die Polizei zu üben und die Besitzenden gegen die Nichtbesitzenden zu schützen. Sechstens, Shebet Zebulon, Lissabon. Unser Volk ist im Grunde ein konservatives, an dem alten Festen hängend. Aber unser Vorteil erfordert jetzt den eifrigen Anschluss, das heißt die Leitung der Bewegungen, welche die Welt erschüttern. Es ist unleugbar, dass ein Drang der Reform durch unsere Zeit geht, aber der ursprüngliche Gedanke derselben ist die Reform des Materiellen, das heißt des materiellen Zustandes der bedürfenden Klassen. Zu einer solchen müssen aber die habenden Klassen Opfer bringen. Zunächst das Kapital. Das Kapital ist aber in den Händen Israels. Deshalb war es seine Aufgabe, an der Bewegung äußeren teilzunehmen, um sie von dem Gebiet der sozialen Reformen hinüberzuleiten auf das Feld der politischen. Die Volksmasse als solche ist stets dumm und blind und lässt sich leiten von den Schreiern. Wer aber schreit so laut und fröhlich als Israel? Deshalb waren unsere Leute voran auf der Tribüne, voran in den Zeitungen und in den Vereinen der Christen. Je mehr Vereine und Versammlungen, desto mehr Unzufriedenheit und Unlust zur Arbeit. Daraus folgt notwendig die Verarmung des Volkes, also seine Knechtschaft unter diejenigen, welche Geld haben, und zugleich das Wachsen des Reichtums. Außerdem bringt uns diese Bewegung Geld, denn sie ruiniert den kleinen Mann und mehrt die Schulden, die Unsicherheit der Throne, lässt wachsen unsere Macht, unsere Einflüsse, deshalb Unterhaltung fortwährender Unruhe. Jede Revolution zinst unserem Kapital und bringt uns vorwärts zum Ziele. Siebentens, Shebet Dan, Konstantinopel. Aller Handel, wobei ist Spekulation und Verdienst, muss sein in unserer Hand. Er ist unser angeborenes Recht. Wir müssen vor allem haben den Handel mit Spiritus, mit Öl, mit Wolle und mit dem Getreide, dann haben wir in der Hand den Ackerbau, das Land. Wir können überall machen das alltägliche Brot. Wenn entsteht Unzufriedenheit und Not, lässt sich leicht schieben die Schuld und das Geschrei von uns auf die Regierung. Der kleine Kram, wobei ist viel Mühe und zu verdienen wenig, mag bleiben in den Händen der Christen. Sie mögen sich schinden und quälen, wie das auserwählte Volk sich gequält hat viele hundert Jahre. Achtens, Shebet Naphtali, Prag. Alle Staatsämter müssen uns offenstehen. Ist das Prinzip erst durchgesetzt, wird Schlauheit, Erbzähigkeit dem jüdischen Bewerber bald diejenigen schaffen, die wirklich von Einfluss sind, denn es handelt sich nur um solche Ämter, die äußerliche Ehre, Macht und Vorteil bringen. Die, welche Arbeit und Kenntnisse fordern, mögen die Christen behalten. Darum verschmäht der Israelit die Subalternstellen. Die Justiz ist für uns von erster Wichtigkeit, die Advokatur ein großer Schritt vorwärts. Sie passt zu dem Geiste der Schlauheit und Zähigkeit unseres Volkes und gewährt uns Einsicht und Macht über die Verhältnisse unserer Gegner. Warum soll nicht ein Jude auch werden bei der Parität Kultusminister, da die Juden doch schon sind gewesen Finanzminister in mehr als einem Staate? Unsere Männer müssen kommen unter die Gesetzgeber des Staates. Die Ausnahmegesetze der Goyim für die Kinder Israels müssen abgeschafft werden überall, während wir bewahren die Satzungen unserer Väter. Wir brauchen keine Gesetze mehr zu unserem Schutze. Jetzt müssen wir sorgen für die Gesetze, die uns gewähren, Nutzen. Ein mildes Bankrottgesetz, das sein soll im Interesse der Humanität, ist wie ein Goldbergwerk in unserer Hand. Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die Wuchergesetze fallen in allen Ländern, mit dem Geschrei, dass dadurch das Geld billiger werden wird. Das Geld ist eine Ware, wie jede andere Ware auch, und das Gesetz selbst muss uns geben das Recht, zu steigern seinen Preis, wie unser Vorteil es erheischt. Neuntens, Shebet Benjamin, Toledo. Was soll ich sagen noch zu dem Rate so weiser Männer? Israel soll haben auch Ruhm und Ehre, deshalb muss es sich drängen an die Spitze aller Vereine, wo ist Ehre und keine Gefahr, und sich werfen in jene Zweige der Wissenschaft und Kunst, welche sie dem Charakter unseres Volkes am leichtesten verschaffen. Wir können große Schauspieler und große Philosophen und Komponisten werden, denn bei allen dreien findet die Spekulation ihr Geld. In der Kunst werden Sorgen unsere Leute für den Beifall und uns Weihrauch streuen. In der Wissenschaft ist es die Medizin und Philosophie, die wir festhalten wollen. Sie gewähren der Theorie und Spekulation den meisten Raum. Der Arzt dringt in die Geheimnisse der Familie und hat das Leben in seiner Hand.